Es wollt ein Mädchen früh aufstehen und in den grünen Wald spazieren gehen. Und als sie nun in den grünen Wald kam, da fand sie einen verwundeten Knaben. War er schon tot? Wo krieg ich nun zwei Leibfräulein, die mein feins Lieb zu Grabe wein? Wo krieg ich nun sechs Reuterknaben, die mein feins Lieb zu Grabe tragen? Bis alle Wasser zusammengehen. Ja, alle Wasser. tut mein Trauern kein Ende haben. Oh, hoch, mein Konto, Südland, was ist auf euch geschehen? Erschlagen der Riedenmann, wird nie wiedersehen, wird nie wiedersehen. Oh, weh, ihr habt wie so untreu, falsch und kühn, sollst die zurück uns bringen, ermordet hast du ihn, ermordet hast du ihn. Ein schöner Ritter war, der in Wett und Ringe lauf, als heil war unseres Mari die Krone oben auf. Ein schöner Ritter war, der bei Waffenspiel und Ball, es war der edle Mari die Blume überall. Ein schöner Ritter war, der in Tanz und Zeit und Spiel, der edle Mari, der Königin gefiel. O Königin, mir's lange sind in das Schlosses Wall, wie du den schönen Mari siehst reiten in dem Tal, siehst reiten in dem Tal. Da müssen sie sein, der Kluge. Der Knabe war verschlafen, ja, er schlief so lang, so süß. Die Jungfrau aber weise war, weckt ihn durch ihre Küsse. Das Scheiden tut Not, wie tot ist es so hart. Der scheut auch manches Kindlein Not und manche Ruhe zart. der Knabe aus dem Höslein sprang und trabte Schnee vom Wannen. Die Jungfrau sah ihm lange nach, Großheit hat sie umfangen. Des Abends kann ich nicht schlafen gehen, zu meiner Herzliebste muss ich gehen, zu meiner Herzliebste muss ich gehen, und sollt ich an der Tür bleiben stehen, ganz ist der Herz allerliebste dein. Steh auf, mein Schatz, und lass mich ein ganz heilig. Wenn alle Sterne schreiben, so sollten sie schreiben der Lieben mein, sie brächten die Lieb in den Brief nicht ein, ganz heilig. Ach, hätt ich Federn wie schwimmen wie ein Schwan, so wollt ich schwimmen wohl über den Rhein hin zu der Herz allerliebsten mein, ganz mein liebster Schatz, gute Nacht, schlaf wohl, mein Kind. Gute Nacht, mein liebster Schatz, gute Nacht, schlaf wohl, mein Kind. Dass dich die Engel hüten all, die in dem Himmel sind. Gute Nacht, mein lieber Schatz, schlaf du von Nachten lind. Schlaf du von Nachten lind. Schlaf wohl und träume von mir, träum von mir heute Nacht. Schlaf wohl und träume von mir, träum von mir heute Nacht. Dass, wenn ich auch da schlafen tu, mein Herz um dich doch wacht. Dass es in lauter Liebesglut an dich der Zeit gedacht, an dich der Zeit gedacht. Die Nachtigall im klaren Mondenschein. Es singt im Busch die Nachtigall im klaren Mondenschein. das Fenster hier, guckt in dein Kämmerlein. Der Mond schaut dich im Schlummer an, doch ich muss ziehen allein. Doch ich muss ziehen. Mein Schatz ist nicht da, ist weit über See. Und so oft ich dran denk, tut mir's Herz so weh. Schön blau ist der See, und mein Herz tut mir weh. Und mein Herz wird nicht gesund, bis mein Schatz. Mein Herz tut mir weh, und mein Herz wird nicht gesund.